Papagena, Papagena, Papagena. Weinchen, Teutchen, meine Schöne, vergebens. Ach, sie ist verloren, ich bin zum Hunde schon geboren. Ich plauderte, plauderte, und das war schlecht, und drum geschieht es mir schon recht, geschieht es mir schon recht. Seit ich gekostet diesen Wein, seit ich das schöne Weinchen sah, so brennt's im Herzens Kämmerlein, so zwinkert's hier, so zwinkert's da. Papagena, Herzensweibchen, Papagena, liebes Teutchen. Es ist umsonst, es ist vergebens, müde bin ich meines Lebens, sterben macht mir lieb ein End, wenn's im Herzen dort so brennt. Diesen Baum da will ich zieren, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt, gute Nacht, du schwarze Welt, weil du böse Hand mir handelst, mir kein schönes Kind zum Wandel, so ist's aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denk an mich, schöne Mädchen, denk an mich. Will sich heile um mich armen, ich hänge noch erbarmen, wohl so lass ich dies mal sein. Rufet nur, ja oder nein, rufet nur, ja oder nein. Keine hört mich, alles still, stille, stille, stille. Also ist es euer Wille, Papageno frisch hinauf, finde deinen Lebenslauf. Papageno frisch hinauf, finde deinen Lebenslauf. Nun, ich warte noch, es sei, ich warte noch, nun, es sei, wie es man zählt, eins, zwei, drei. Eins. Zwei. Mädchen sehen.